Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Herzlich willkommen heute in der wöchentlichen Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik am Mittwoch, den 17. September 2014. Wir treffen uns das erste Mal nach einigen Wochen. Es ist jetzt ein paar Mal hintereinander ausgefallen. Deswegen bin ich mir auch nicht mal ganz sicher, wann das letzte Protokoll ist. Aber das werden wir gleich klären. Wir gehen schrittweise von oben nach unten durch die normale Prozedur durch. Vorschlag Versammlungsleiter. Ich habe mich selber vorgeschlagen, habe allerdings nur eine Stunde Zeit. Und der Ansage, es wird wahrscheinlich weniger als eine Stunde in Anspruch nehmen, die heutige Sitzung. Wie gesagt, die erste Sitzung nach seit einiger Zeit. Gibt es Gegenvorschläge und Gegenrede zu meiner Versammlungsleitung? Gibt es nicht. Gut, dann Aufnahme wird von Rudi angefertigt. Wortmeldungen machen wir wie immer im Mumble-Chat erstmal und weichen erst bei Bedarf auf ein anderes Pad um. Verabschiedung im Protokoll der letzten Sitzung können wir in der nächsten Sitzung machen. Da die letzte entsprechend lange zurückliegt, gibt es da zu dieser Vorgehensweise Gegenrede? Dem ist nicht so. Gut, dann ist das vertagt. Übersicht, offene Aufgaben und Projekte. Gibt es hierzu etwas Neues, was nicht unten schon in den TOP-Vorschlägen steht? Dem ist nicht so. Protokollführer ist der Vorschlag, wie immer alle, ins Wiki. Wer haut's rein? Kann ich machen. Wunderbar. Piratus überträgt das ins Wiki. Herzlichen Dank dafür. Dann ist das so beschlossen. Festlegung der Tagesordnung. Wir haben ein paar Punkte unten. Ich würde vorschlagen, dass der Reihe nach abzuarbeiten. Gibt es jemanden, der die Reihenfolge gewichten möchte? Ich frage mich, ob der erste Top, das steht angeblich ja schon seit Wochen da drin, ob derjenige, der ihn eingestellt hat, auch da ist. Den Farben zu urteilen nach nicht. Ich kann ein paar Worte dazu verlieren, und dann können wir es unter Umständen einfach ganz schnell abhandeln und zum nächsten Top übergehen. Gibt es dazu Gegenrede? Nein, gut. Also folgendes. Ich hatte ja vorgeschlagen, den Maßnahmenkatalog, den Jens damals uns präsentiert hat, den wir ausgearbeitet haben zur vorletzten Bundesparteitag, im Rahmen der Bundestagswahl, und an unsere EU-Parlamentarier heranzutragen, um hier Lobbying im Sinne eines stabilen Finanzsystems zu betreiben und mal eine grundsätzliche Aufklärung möglicherweise auch parteiübergreifend anzuregen mit dem, was wir bis jetzt erarbeitet haben, um unter Umständen auch diesen Katalog auszuarbeiten und noch etwas zu detaillieren und generell für die jetzige Zeit abzudaten. Es haben sich einige gute Kritiken gemeldet. Bedauerlicherweise war die Bereitschaft, daran weiter mitzuarbeiten, entsprechend gering. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht im Alleingang weitergezogen. Die Idee ist grundsätzlich weiter da, aber ich glaube, die Aktualität ist mit der Trennbankenregelung auch gestorben. Oder gibt es da was Neues, worüber ich nichts weiß? Naja, es ist jetzt im Sommer nicht viel passiert, also von daher gibt es da wirklich nichts Neues. Ich wäre auch dafür, das einfach noch ein bisschen auf Halde liegen zu lassen, wenn es wieder akuter wird. Ja, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, dass wir diesem Vorschlag nachkommen. Grundsätzlich ist es natürlich eine Idee, wer sich bilden möchte, wer sich da ein bisschen einlesen möchte, einfach sich das Wiki durchzulesen. Die Punkte sind hoffentlich selbsterklärend. Wer konstruktive Kritik üben möchte, kann das auf der Kritikseite machen. Und dann können wir da schrittweise an dem Ding weiterarbeiten, damit wir es lauwarm haben, wenn wir es dann tatsächlich nochmal heiß aufwärmen sollten. Gibt es zu dem Punkt noch Wortmeldungen? Dem ist nicht so. Dann gehen wir weiter zum Top 2, zu einer Anregung von MoneyMind. Bitte. Ja, das habe ich geschrieben. Also das war die Anregung von MoneyMind auf der Mailingliste. Das ist, glaube ich, von gestern oder heute. In Anlehnung an Keynes Werk. Wie heißt das so schön? Allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes. Ob man nicht die AG Geldordnung vom Namen her ändern sollte in AG Geldordnung Finanzpolitik und Beschäftigung. Ist sicherlich auch ein bisschen provokativ, die Frage. Es geht wahrscheinlich mehr um die Idee, sich auch ein bisschen mehr um Beschäftigungspolitik zu kümmern hier innerhalb der AG. Und ja, da wollte ich das einfach nur mal anreißen hier, vielleicht diskutieren. Meine persönliche Meinung dazu ist, im ersten Moment dachte ich, das ist eher Sozialpolitik und da haben wir eine große AG. Aber vielleicht haben wir andere Meinungen. Ich stimme Rudi zu. Weitere Meinungen? Ja, ich finde auch, das hat eigentlich eher was bei den Sozialpiraten zu suchen. Was vielleicht eine Idee wäre, einfach sozusagen dort aufzuschlagen und denen aus unserer Perspektive Input liefern, damit sie Argumentationshilfen haben für irgendwelche Dinge, die sie durchsetzen wollen. Eine Umbenennung ist nicht nötig. Gut, dann gebe ich dieses Feedback, außer es gibt noch eine vehemente Gegenrede. So weiter, ich lese heraus, dass eine Umbenennung nicht erforderlich und sinnvoll ist. Allerdings die Anregung, Beschäftigung bzw. Sozialpolitik auf dem Schirm zu haben, ist definitiv was Wichtiges. Dazu kommen wir später bestimmt auch noch. Reicht dir das soweit oder wolltest du dezidiert eine Meinungsumfrage machen? Nee, das ist mir schon okay. Also wenn sonst keiner irgendwie was sagen will, können wir gerne zum nächsten Tagesordnungspunkt gehen. Vielleicht also ich möchte schon eigentlich ein Meinungsbild haben, weil ich meine, wofür ist AG Geldordnung und Finanzpolitik überhaupt da? Ja, Ziel ist es natürlich Beschäftigung und eben auch die Produkte auf dieser Welt zu kontrollieren und die zu fördern. Und sonst macht es überhaupt gar keinen Sinn, AG Geldordnung und Finanzpolitik zu betreiben. Und insofern hat das natürlich mit dem sozialen System ganz klar zu tun. Und dies im Namen, in der Überschrift irgendwo kenntlich zu machen, ist die Logik gebietet das. Stefan? Das ist, glaube ich, jetzt zu speziell. Das müssen wir vielleicht mal dann weiter erörtern, damit da. Ich hatte jetzt gerade von den Flassbeck Economics, der hat ja heute auch drüber geschrieben. Ich denke, das hat Rudi wahrscheinlich auch gelesen. Mit der Bontrup hat er sich beschäftigt und seine Arbeitszeitverkürzung und wie er das darauf hinaus wollte, also dass die eben nötig und möglich ist, Arbeitszeitverkürzung. Aber ja, das kann ich ein anderes Mal erörtern, vielleicht, wenn mehr Zeit ist. Oder wenn es mehr eben gerade das interessiert. Also ich schätze mal, dass ich für einen guten Teil der AG Geldordnung spreche. Ich sage, wir kennen die Positionen von Professor Bontrup. Er hat ja auch schon vor den Piraten im Ausschuss NRW gesprochen. Von daher die Beschäftigung mit Arbeitszeitverkürzung und den sozialen Implikationen, Sozialversicherungen, was da noch alles dranhängt, sind wichtige Sachen, sind allerdings tendenziell eher fächerübergreifend, wenn nicht, oder AG-übergreifend zu behandeln in einer Zusammenarbeit mit der AG Sozialpolitik. Insofern wäre meine Idee, dass wir uns tatsächlich dezidiert mit denen für ein paar Projekte zusammensetzen, um das zu organisieren. Was ich persönlich an Erfahrung mitbringen kann, wir brauchen jemanden, der sich den Hut aufsetzt, der das hauptverantwortlich mitgestaltet. Diese Hütchen sind, wie alle unsere Posten, Arbeitstitel. Das heißt, es ist jede Menge Arbeit damit verbunden, das zu tun. Deswegen meine Aufforderung, macht. Aber wir brauchen Leute, die das tatsächlich mit anschieben, die das betreuen. Und dann finden sich auch Leute, die da mitarbeiten. Allerdings hatte ich in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass das Sommerloch uns voll erfüllt hat. Und ich hatte gerade in letzter Zeit nicht das Gefühl, dass sich genügend Leute finden, um tatsächlich programmatisch was zu erarbeiten. Vielleicht ändert sich das jetzt auch. Solzken? Dann war das keine Wortmeldung, okay? Ja. Also ganz kurz nochmal Hinweis. Solzken, wenn du eine Frage hast, ist es schlauer, wenn du dich dann entstummst und die Frage auch stellst. Ich habe mich nur gerade gefragt, ich bin ja eben erst reingekommen, deswegen will ich nicht so groß stören, aber es hörte sich gerade für mich so an, als wenn das Thema, was ihr hier gerade am Wickel habt, nicht nur auch eine Verbindung zum Bereich Soziales hat, sondern durchaus auch zum Bereich Wirtschaft. So, also Wirtschaft und Arbeit halt, aber war nur so ein Einwurf, keine Ahnung. Definitiv, daher auch die Idee, das AG-übergreifend zu machen. Natürlich nicht nur Sozialpolitik, sondern auch AG-Wirtschaft, da hast du vollkommen recht, die habe ich jetzt ausgeblendet gehabt. Stimmt. Ich hätte jetzt auch nochmal eine kurze Wortmeldung zu dem Thema. Bitte. Bei den Sozialpiraten haben wir durchaus, also wir haben in letzter Zeit ein paar Projektgruppen aufgesetzt. Wir hatten auch eine Projektgruppe Arbeitsmarktpolitik auf dem Schirm. Die haben wir aber mangels aktueller Kapazitäten auf Ruhen gesetzt. Also das ist ja ein Punkt, wo wir sagen würden, ja, da müssten wir was wieder ein bisschen was tun und dann natürlich eben auch hier etwas übergreifend vorgehen, weil das natürlich, wo wir ganz klar hier im Schnittbereich sind, Richtung eben hier Geldordnung, Finanzmarkt, Politik und Wirtschaft, das ist ganz klar. Wir haben auch andere, momentan PG bezahlbarer Wohnraum, da sind wir dann auch in Kontakt mit AG Bauen und Verkehr. Die läuft und wie gesagt, Arbeitsmarktpolitik ist momentan bei uns eher zurückgestellt aus Kapazitätsgründen. Das ist verständlich. Allerdings glaube ich, dass das tatsächlich in der nächsten Zeit ein durchaus wichtiges Thema wäre. Insofern gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, dass bei gestärktem Interesse so etwas wiederbelebt werden kann. Entschuldigung, Rudi? Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich glaube, dass es damit nicht gemeint, wo wir oder das, was der Manni meint, angesprochen hat. Also es geht nicht um Arbeitsmarktpolitik, sondern es geht um Beschäftigung und das gehört dann eher in den Bereich Finanzpolitik. Natürlich ist auch Wirtschaftspolitik dort mit integriert und auch Sozialpolitik, aber Hauptthema ist sicherlich der Bereich Finanzpolitik. Das heißt, macht man irgendwas, um also politische Aktionen, die dafür sorgen sollen, dass die Beschäftigung erhöht wird, also und dann automatisch logischerweise die Arbeitslosigkeit sinkt, aber das hat nichts mit Arbeitsmarktpolitik an sich zu tun. Salzken? Ihr habt gesagt, programmatische Arbeit. Läuft das eher darauf hinaus, dass ihr mal konkrete, ich benutze mal das böse Wort, realpolitische Anträge auch für Fraktionen dann auf den Weg bringen wollt? Oder ist das einfach jetzt ein eher Metaebene und mal irgendwie ins Wahlprogramm packen? Also was ist da so die Grundidee? In gewisser Weise jetzt gerade mal explizit, ich denke, ich wurde direkt angesprochen, beim Thema bezahlbarer Wohnraum ist es durchaus auf beide Richtungen gedacht, auf beide Ebenen gedacht. Wir haben gesehen, dass wir ein paar, sage ich mal, Lücken im Programm in dem Sinne haben. Die würden wir natürlich einerseits gerne eben, also momentan erste Punkt, so ein bisschen Konsens herstellen, daraus dann eben letztendlich Positionen entwickeln, die dann einerseits relevant wären eben für einen Bundesparteitag als Positionspapier, damit man das, sag ich mal, verabschiedet hat auf Meinung der Piratenparteiebene. Das ist, wenn du so willst, die allgemeine Ecke, aber auch durchaus in Richtung, wenn wir so eine schöne Forderung finden, die irgendwo durchsetzbar sind, regional, kommunal eben in der Verantwortung wären, dass wir da auch, sag ich mal, eine gewisse Vorlagenbearbeitung machen für eben gerade unsere Parlamentarier und Fraktionen in Stadträten auf kommunaler Ebene. Also da würden wir auch schon gern verbinden und ich denke, das wäre jetzt bei so einem Richtung, also bei anderen PGs, wo sich sowas anbietet, ähnlich. Darf ich noch kurz was darauf antworten? Bitte. Danke. Ich wollte nur, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt hier in der AG, weil du gerade auch sagtest, Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum. Wir haben gerade im letzten Plenum unser Wohnraumsicherungsgesetz auf den Weg gebracht. Die Diskussion im Plenum war erstaunlich und wieder erwarten sehr eigentlich insgesamt positiv. Wir haben nur Kritik von der FDP bekommen. Die anderen, auch die Regierungsfraktionen, waren da relativ offen, was aber auch daran liegt, dass das Innenministerium so ein Gesetz schon längst auf den Weg gebracht haben wollte und wir den jetzt so ein bisschen zuvor gekommen sind. Die hatten bei uns allerdings bemängelt, dass wir eben diese Bezahlbarkeit da jetzt noch nicht, also dass es auch bezahlbar sein muss, das hatten wir jetzt, wir haben einen anderen Aspekt beleuchtet und da war so die Anmerkung, okay, das wäre halt schön, wenn dieser Aspekt der Bezahlbarkeit auch noch integriert würde und das geht jetzt in den Ausschuss und da werden wir vermutlich auch Anhörungen haben. Ich kann euch da gerne auf dem Stand halten oder hol da auch gerne mal eure Meinung ein zu irgendwelchen Gesetzentwürfen oder so, also wenn ihr da Interesse habt, da ist tatsächlich schon was auf dem Weg bei uns in Schleswig-Holstein. Das wäre allerdings dann auf Landesebene und nicht kommunaler Ebene. Also Interesse ist da immer. Wir haben übrigens morgen, wäre Donnerstag 21 Uhr, die nächste Sitzung der PG anberaumt. Solltest du da zufälligerweise Zeit haben, also ich werde auf jeden Fall interessiert zu hören, was da in Schleswig-Holstein zu dem Thema geht. Aber ich denke, das sollten wir dann da auch hier abschließen, weil das ist nicht AG Geldordnung. Ja, alles gut. Ich wollte nur den Hinweis geben und danke für den Raum des Redens. Ja, gerne. Wie gesagt, also ich sehe unseren Fokus immer zweispurig, auch grundsätzlich, das gilt auch für unsere Thematiken, sowohl realpolitische Herangehensweise als auch die Metaebene zu berücksichtigen. Der letzte Versuch, das realpolitisch heranzutragen, ist bei uns nicht geglückt im Rahmen der Finanzmarktregulierung, aber vielleicht ist das ja in Zukunft möglich. Gut, gibt es zu dem Top 2 noch Wortmeldungen? Ja, ich hätte mich zu Wort gemeldet. Bitte. Und möchte einfach nur sagen, es ist schön hier zu hören, gerade in dieser Runde. Ich bin ja hier bitterlich auch schon oft kritisiert worden, was Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik denn mit Finanzpolitik und Geldordnung zu tun hat. Ja, und ich sehe, dass hier auch Leute so sind, die da doch ein bisschen jetzt tendenziell in die Richtung gehen und sagen, ja, das muss man natürlich mit berücksichtigen, auch eine Metaebene, auch einen Blickwinkel haben. Und Jessica und so weiter, hat sich sehr gut weiterentwickelt, finde ich prima und ich hoffe, ihr habt da auch mehr Erfolg mit eurer Projektgruppe. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Und zwar Futter für den AG-Twitter-Account. Piratus, schätze ich mal. Ja, genau. Das ist auch nur eine ganz kurze Info. Also wenn irgendwelche Links zu Videos oder irgendwas ähnlichem da sind, einfach mir twittern oder mir eine Mail schicken, dann schiebe ich das über den Gesamtaccount der AG. Das klingt gut. Meine Anregung, das, was in sonstigen drin steht, weiß nicht, wer sich die 7 Stunden antut, aber es ist sehr unterhaltsam geschrieben. Wir kommen jetzt gleich dazu. Gibt es zu dem Tagesordnungspunkt noch Wortmeldungen? Ja, also nur keine Hemmung, ne? Ich bin da schmerzfrei. So ein Twitter-Account verträgt einiges. Gut, eine kurze Ankündigung von mir, bevor wir zum Top-Sonstigen kommen. Die Weiterarbeit an der Vision ist nicht abgeschlossen. Das Ganze geht weiter, allerdings geht es dann weiter, wenn ich zeitlich wieder verfügbar bin, das heißt frühestens im November. Und ich schätze so, Mitte November wird die erste Arbeitssitzung dann auch tatsächlich wieder anlaufen. Wir haben ein paar Hinweise im Top Sonstiges. Der erste Hinweis kommt von mir. Das ist ein Hörbuch von Thomas Wiczorek zur politischen Entwicklung in Deutschland, zur Machtfrage, zur Verteilung von Reichtum, zur Fragen der politischen Landschaft, wie Parteien funktionieren, wie sich Parteien entwickeln, wie die Haltung der Öffentlichkeit in Deutschland aussieht, die größte Partei der Nichtwähler, zuletzt wieder im Sachsenwahlkampf gesehen. Das Ganze ist nicht mehr brandaktuell, es ist, glaube ich, 2008 ist das Buch erschienen. Es ist nach wie vor sehr hörenswert, wahrscheinlich auch lesenswert. Und eine Empfehlung von mir, wer mal einen kompletten Rundumschlag haben möchte zur politischen Entwicklung und zum Status quo aktuell, zusammen mit einem zweistimmigen Kabarettvortrag von Volker Pispers, ist man mit dem Audiobuch optimal bedient. Und jetzt haben wir noch 2 weitere Links. Bitte. Wer hat den BA Alpha reingestellt? Ach ja, das war ich. Und ja, hier bin ich. Also das ist so, das Termin habe ich mir aufgeschrieben von der Redakteurin, die hat das so recherchiert, eben für die Sendung Planet Wissen da am 25. jetzt den Monat und ja, wie es so Gäste sind eben so der Christian Gellery und vom Chiemgauer und der Dirk Müller, der Börsen-Guru und ja, die hat sie. Ich weiß nicht genau, was da davor noch kommt, über Regionalgelder und alternative, ich weiß nicht, Handels- oder Wirtschaftssysteme, glaube ich, kommt auch noch was, so ein Einspieler oder sowas jedenfalls. Und ja, die scheint ziemlich begeistert auch davon zu sein, von diesen komplementären Sachen und was es halt sonst noch so gibt. Und wie heißen die also? Diese Möglichkeiten eben, sich da direkt auszutauschen in solchen Kreisen, ja. Also es läuft dann 15 Uhr läuft es um 22.30 Uhr und am nächsten Tag um 11 Uhr, ich weiß jetzt nicht wann genau, dann das vielleicht alle 3 Mal gesendet wird oder so, was wir mal gucken dann. Jo, dann haben wir noch ein Pflichtvideo von Volker Pispers bis neulich, ja. Ja, sollte jeder anschauen. Das ist ein Rundumschlag kommt auch das Geldsystem vor, Politik, GroKo, die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit, Nichtwähler, warum die Wähler nicht zum Wählen gehen und so weiter. Also für jedes Parteimitglied oder politisch interessiertes Person ist es eine Pflicht, eigentlich so ein Video anzuschauen. Und Pistos war bisher gut, hat immer alles gut erklärt, aber da hat es sich wirklich total übertroffen und das ist sein aktuelles Programm. Vielleicht hast du ein oder andere schon gesehen. Ich habe es schon gesehen und das ist auch genau das, was ich mir beim Anhören von dem oberen Audiobuch gedacht habe. Das ist im Prinzip Volker Pispers in seiner Analyse auf 6 Stunden ausgedehnt. Insofern, wer 1 Stunde Zeit hat, das ist optimal. Das ist ein super Vortrag, kann ich auch nur empfehlen. Dann haben wir noch Steuerprogression. Ja, das habe ich gerade spontan eingetragen, weil mir das in den letzten Tagen aufgefallen ist. Es kommt ja immer wieder über die Medien und auch die Parteien, die gerade im Bundestag vertreten sind, reden ja auch immer wieder darüber, über dieses Problem mit der Progression. Genau, mit der kalten Progression. Das war ja das Thema. Ich habe vor 1-2 Tagen habe ich eine Meldung im Radio gehört, dass wohl irgendein Minister mal wieder versucht, dort einen Gesetzentwurf zu machen, um diese kalte Progression, wo ja nun alle enteignet werden in Deutschland, um das dann mal abzuschaffen. Und da fiel mir dann halt einfach nur auf, jedes Mal das Gleiche. Also entweder wird diese kalte Progression falsch erklärt oder wenn sie dann mal einigermaßen richtig erklärt wird, wird am falschen Hebel angesetzt. Also das Problem ist ja, dass durch eine Lohnerhöhung, die unterhalb der Inflationsrate liegt, man das Problem bekommen könnte, oder selbst wenn sie knapp drüber liegen würde, dass man durch eine höhere Steuerstufe nachher real weniger Geld hat, weil die Inflation mit ins Spiel kommt. So, und jetzt wird versucht, das Thema an dieser Steuer, an dieser kalten Progression festzumachen. Anstatt zu sagen, das ist jetzt nämlich meine Gegenargumentation, wenn wir jedes Mal bei Tarifrunden, bei Lohnerhöhungen die Inflationsrate, die gewollte Inflationsrate von knapp unter 2% plus Produktivitätswachstum bekommen, haben wir niemals ein Problem mit der kalten Progression. Nur mit dieser Diskussion, die hier geführt wird, gehen wir nämlich an diesem Thema völlig, völlig vorbei. Und das ist, glaube ich, das Ziel, was da mal wieder gemacht wird. Hier wird über eine kalte Progression diskutiert, anstatt darüber zu diskutieren, wie hoch denn Lohnerhöhungen sein müssten, damit die Menschen in Deutschland auch am Produktivitätswachstum oder davon profitieren, was heißt nicht mal profitieren, das ist ja ihr Anteil, den sie erwirtschaften innerhalb der Realwirtschaft. Und hier wird mal wieder versucht, durch irgendwelche Gesetze irgendwie was den Menschen klarzumachen, nur damit weiterhin die Löhne tief gehalten werden. Also da wollte ich eigentlich nur sensibilisieren, dass man darauf achtet, was denn in den Medien verbreitet wird. Auch an dieser Stelle, bevor ich das Wort an Axel übergebe, verweise ich auf den YouTube-Link, den ich eingestellt habe. Das wird dort auch in epischer Breite ausdiskutiert. Axel. Ja, diese kalte Progression, das ist schon ein ich sag mal halb trojanisches Pferd. Denn den wenigsten ist bewusst, was heißt noch weniger als den wenigsten ist bewusst, dass alle die ein Einkommen haben, dessen Spitzensteuersatz 42% beträgt, nicht der Durchschnitt, sondern der Spitzensteuersatz, mit jedem Euro nicht mehr zu versteuerndem Einkommen mit 42 Cent entlastet wird. Und dann geben sich die meisten, die diesen Spitzensteuersatz gar nicht haben, mit viel weniger zufrieden und freuen sich. Aber der große Abbau, egal wie man das da unten macht, die große Entlastung findet immer dort statt bei allen, die diese 53.000 Euro überschritten haben. Jeder Euro bringt 42 Cent mehr in den Geldbeutel. Und das wird leider nicht laut gesagt. Wäre das nicht ein schöner Artikel für unseren Blog? Wäre ein super Artikel für den Blog, aber meinst du nicht 58 Cent? Achso, wenn ich nur die Steuern nehme, dann muss ich diese 42% nehmen und ab 250.000 diese plus 45%. Wenn ich auch noch Sozialabgaben dazu nehme, die ja nun auch noch dabei sind mit diesen 15 etwas oder wo wir da halt da sind, Rente und Dingens da, dann kann man auch von 58 reden. Nur diese schlagen bei den höheren Einkommen gar nicht mehr durch, weil wir ja die Bemessungsgrenze haben. Das heißt, wer außerhalb der Bemessungsgrenze ist, zahlt ja für das oberhalb schon gar keine Sozialabgaben mehr. Sondern davon sind nur die unteren dann nachher betroffen. Zählt aber auch nicht, denn es gibt ein sozialpflichtiges Brutto. Und das bleibt gleich. Ich verweise an dieser Stelle auch noch einmal auf die epische Breite der Diskussion in diesem 7-Stunden-Audiobook, das ich gepostet habe. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Wie gesagt, es ist eine 7-Stunde-Fassung von dem, was Volker Pispers versucht, in einer Stunde rüberzubringen. Schaut es euch an, wenn ihr die Zeit habt. Haben wir weitere Wortmeldungen? Ja, ich wollte nur noch mal Rudi fragen, ob er nicht Lust hat, das mal auf dem Blog in Worte zu gießen. Ja, werde ich mir morgen mal Gedanken zu machen. Werde ich alleine sicherlich nicht hinbekommen, weil dann natürlich auch wieder Hintergrundwissen noch mit einfließen muss, aber vielleicht kann ich ja den allerersten Text machen und ein paar von den Kollegen hier können dann das Ganze verfeinern. Wo steht das Blog zum Lektorieren dann? Ach, das Lektorieren ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende, sondern fachlich untermauern, ne? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Und ich bin ja kein Steuerexperte. Ich weiß halt nur, dass uns jeden Tag Scheiße erzählt wird, aber gut. Und mir fällt sowas halt auf, ne? Hier wird irgendwo ein Pferd aufgezäumt und nebenbei wird dafür gesorgt, dass wir auf Eseln reiten. Also ich glaube, wenn du Hetti da eine Mail schreibst, dann freut die sich drauf. Ja, das ist wohl auf jeden Fall so. Okay, wenn dann sonst nichts weiter zu dem Punkt ist, können wir gerne das beenden. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir hiermit den offiziellen Teil der Sitzung. Gibt es noch irgendetwas davor, vor der freien Rede? Dem ist nicht so. Dann beschließe ich jetzt um 21.49 Uhr die heutige Mittwochssitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Eine Sache möchte ich noch klären, bevor wir abschalten. Und zwar, wann wollen wir das nächste AG-Treffen machen? Ich bin, wie gesagt, ich falle jetzt mindestens einen Monat aus. Macht aber nichts. Es gibt genügend Leute in der AG Geldordnung, die das wuppen können. Deswegen klärt bitte, wann ihr die nächste Sitzung macht, damit wir, wenn wir Pausen machen, diese geplant und angekündigt machen. Danke. Du liest auch die Mailinglisten weiter und nimmst die also wahr. Ist das richtig, AMT, auch wenn du jetzt nicht dabei bist? Ich nehme hin und wieder etwas wahr, wenn mich jemand anruft und darauf aufmerksam macht. Ich lese sie jetzt momentan nicht automatisch, weil ich momentan was anderes zu tun habe. Okay, du guckst jetzt auch gerade nicht im Chat. Also ich habe zuerst WM geschrieben und dann nach mir kommt Piratos. AMT, du bist einer von 4 Koordinatoren. Ich würde mal vorschlagen, dass du deine Koordinatorenkollegen mal kurz kontaktierst und mitteilst, dass es hier in Anführungszeichen ein Problem gibt, dass eben nichts passiert und ob die sich nicht vielleicht mal die Mühe machen, mittwochs herzukommen und das Ganze wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Das wäre das aus meiner Sicht. Den Gefallen kann ich dir gerne tun. Das werde ich jetzt gleich in Anschluss machen. Bitte, Piratus. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir nächsten Mittwoch 20.30 Uhr planen und wenn genug Leute kommen, machen wir eine Sitzung. Und wenn es Themen gibt, es aus meiner Sicht macht keinen Sinn, jetzt irgendwie es offen zu lassen und dann passiert nichts. Das sehe ich ganz genauso wie du. Das ist eine sehr pragmatische Herangehensweise. Dennoch, wie gesagt, mein Aufruf, es ist in Ordnung, wenn mal ein paar Sachen auffallen, wenn sich was nicht ausgeht, wenn Sommerloch und so weiter ist, Urlaub und es gibt da jetzt zigtausend Sachen, die jetzt gelaufen sind. Von daher nicht das Problem, aber das wieder in geordnete Bahnen zu lenken, wäre mir persönlich schon sehr wichtig und ich finde, die Institution einer Mittwochssitzung ist auch wichtig, auch in einer Kontinuität, dass wir tatsächlich sinnvoll politisch-programmatische Arbeit leisten können. Und insofern glaube ich nach wie vor, unsere Basis stark genug ist, um das zu tragen. Und ich werde jetzt die anderen Koordinatoren mal anschreiben. werde das mit denen klären und hoffe, dass das dann in, wenn ich in guten Monat wieder da bin, in Orgioten-Bahn weiterläuft. Damit danke ich allen Anwesenden für ihre Teilnahme und Mitwirkung an der heutigen Sitzung und beschließe die Sitzung um den offiziellen Teil der Sitzung um 21.53 Uhr. Danke nochmal. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.